sind nicht von dieser Welt. Wir sind dein Wille und so, was uns gefällt. Wir sind heilige Dämonen, wir sind Götter aus anderen Dimensionen. Wir feiern uns, solange es uns gibt, auch wenn nicht jeder Arsch uns liebt. Gepriesen sei der Name dieser Welt, betet zu Gott, dass sie uns kennt. Manchmal ist es ganz schön hart, doch jede eurer Lügen macht uns stark. Na du kleine Scheiße, hör mir zu, wir sind die Rumpelzwerge, ist das verdammt.